gierig wie Kokoswachs und Rap liest dich ab wie ein Lotusblatt. So gierig auf Schnapp, so tierisch auf Schnupp, dein Dealer kommt fast schon in Lieferverzug. Du bietest dich an wie ein China-Produkt und lieferst nicht ab wie ein Dieb auf der Flucht. Die Skimaske tough, der Beamer macht Druck, doch der Beat klingt verdammt nach Pariser benutzt. Dein Business entzieht meinem Flieger die Luft. Dein Lieblingsrefrain klingt nach Wiesen auf Suff. Du fliederst mich an, wie Berliner den Bus. Wie ein Kriegsveteran kommst du nie mehr zum Schuss. Dein Schieber-Clan dreht schon wieder im Puff. Wir sehen dann, du bist tätowiert auf der Brust. Ich scheiße auf dein Ziel, auf wie ein Krieger zum Schluss. Der Leitwolf zieht ein in den Bau mit nem Fuchs. Dein einzigster Traum ist Gold und die Eins. Doch du weißt ganz genau, dieser Stolz kostet Fleiß. Das Business ist hart, wie soll es auch sein? Du willst in die Charts, ja dein Kreuz ist so breit. Du bist stabil wie ein Kartenkonstrukt. Stehst hier, weil du bis zum Ladenschluss warten musst. Weil du den anderen in die Karten guckst, Dicker, wirst du noch lange nicht charten, nur lange nicht schlafen, Dicker. Dein Business ist echt wie die Brüste deiner Frau. Ich grinse nicht schlecht, wenn sie hüpft zu diesem Sound. Wenn du brennst, dann fackel nicht ab, ja. Wenn du denkst, dann denk dran, ich hab's dir gesagt. Rap ist kein Business wie Parkplatz Schwarzmarkt. Rap ist Verzicht auf schadhaftes Karma. Rap ist Verpflichtung für dich und die Partner. Rap ist kein Business wie Wahltag. Rap ist kein Business, was ist es? Leben und Fitness, wenn du fit bist. Rap gibt es und du nimmst es. Rap ist kein Business, du bist es. Rap ist kein Business, was ist es? Leben und Fitness, wenn du fit bist. Rap gibt es und du nimmst es. Rap ist kein Business, du bist es. Was ist es? Wenn du fit bist. Das Rap ist kein Business, du bist es. Was ist es? Wenn du fit bist, Rap gibt es und du nimmst es. Rap ist kein Business, du bist es. Ich bin Rap-Antichrist, weil mich Rap nur an sich für den Zweck und den Text unterbricht. Das Business ist hart wie das Leben, gefickt wie ein Brett vor dem Kopf, nur daneben gewichst. Und jeder, der Scheiße frisst, zählt seine Scheine im Einfall des Scheinwerferlichts. Klick, das weitet die Sicht. Du glaubst, du liebst Rap, aber Rap liebt dich nicht. Du bist Tupac, du Ho, deine Texte haben nicht mal mehr Scooter-Niveau. Yeah, so kentert das Boot. Dein Flow treibt zur Flucht und bringt Frontex in Not. Es herrscht Techno-Verbot, ich zieh Berghain durch Koks. Trap klingt nach J-Lo ins Deutsche geklont. Deutsche Versprecher für Freunde gedopt. Gebeutelt mit Jute, kein Wasser, kein Brot. Yeah, das Business für Hastliege. Meistens von hinten die Seife der Knastliebe. Meistens behindert wie geistige Abtriebe. Ich hab mehr Stil, wenn ich nackt durch die Stadt ziehe. Wodka für Saftmische, Ansprüche sinken wie Ärzte für Abstriche. Ich will mehr Rap für den Beat, wenn ich Bass kriege. Nicht diese Synthies, die knicken wie Klapptische. Yeah, Rapper sind Retro, in Friedrichshain nennt man die U-Bahn schon Metro. Hip für das Veto, Antifa-Demo, doch Bands fahren das geht so. Klar, wir brauchen Bewegung, denn Hip-Hop ist mehr als nur Laufen nach Währung. Ich schmeiß mich in Schale wie Krebse am Meeresgrund. Rap ist kein Business am Telefon. Rap ist kein Business, was ist es? Leben und Fitness, wenn du fit bist. Rap gibt es und du nimmst es. Rap ist kein Business, du bist es. Rap ist kein Business, was ist es? Leben und Fitness, wenn du fit bist. Rap gibt es und du nimmst es. Rap ist kein Business, du bist es. Was ist es? Wenn du fit bist. Das Rap ist kein Business, du bist es. Was ist es? Wenn du fit bist, Rap gibt es und du nimmst es. Rap ist kein Business, du bist es.